for California, yeah. Dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming, fiending for money and alcohol. The life of a West Side player with capital style and a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA we wear chucks, not valleys. Yeah, that's right. Dressed in locs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we collide with other crews. Famous because we throw grams. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's West Side, so you know the road will bow down the no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of L.A. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. California Love von Tupac, ein Song aus jüngster Hip-Hop-Geschichte, der zeigt, dass der Sound des Vocoders wieder angesagt ist. Vocoder, das ist das Thema, das wie ein roter Faden durch diese Sendung zieht sozusagen. Was ist ein Vocoder? Im Prinzip ein Keyboard und ein Mikrofon. Man spricht oder singt in das Mikrofon und drückt dazu eine Taste des Keyboards. Der Ton auf dem Keyboard wird mit dem Sound der menschlichen Stimme vermischt, so wie wir es gerade am Ende des Songs hörten. Das klingt nicht gerade natürlich, sondern extrem nach Roboter, hat aber dennoch viele Künstler dazu inspiriert, den Vocoder für ihre Musik zu nutzen. Der erste, jedenfalls legt der Wert auf die Feststellung, war 1975 The Alan Parsons Project mit The Raven. The Alan Parsons Project mit The Raven. Eine Gruppe, die den Sound des Vocoders ganz bewusst als Stilmittel verwendet, um die Künstlichkeit in ihrer Musik nochmal zu unterstreichen, ist Kraftwerk. Die Düsseldorfer Formation hat den Vocoder auf unzähligen Stücken eingesetzt. Mit das bekannteste ist dieses hier. Jetzt schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Du bist auf der Bahn. Out the beat and listen to the sound, and if you're from the Bronx, just boogie down. Become a believer. You go to the Bronx, hang out at the Viva. You take the D to 205. You go see me, cause I got the gift. And I'm the cool MC with the vicious sounds. I'm not from the Bronx, but I still boogie down. F to the R-E-E-Z-E. F to the O, the R-C-E. Yes, the freeze force. And we never lost at any cost. Cause I'm the boss. I'm the cash bank money keeper. Never broke, never cheap. And if you ask me for a dime, give it to you anytime. Keep cash money, but I'm no jerk. I can use it, don't abuse it. I can put it to work. Just to buy my clothes. And if you wanna fight, you never look the same. Bill Blast, Calvin Klein, or some of mine. You never catch me on the welfare line. You got the perfect beat, I hear you say. But you better listen close, cause I'm here to state. Or that I rock so good, I rock so strong. I rock so well, cause I last so long. I rock the mic with the greatest of ease. For all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhymes, I know you want to bite. It's not right or polite, so we have to fight. But I don't wanna fight, I'd rather rhyme instead. Because my rhymes sound fresher than Wonder Bread. And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme. I'll catch all the ladies and blow their minds. And all our brothers and the sisters in the US of A. This hip-hop music is here to stay. Wir schreiben das Jahr 1984, die Kids aus der New Yorker Bronx, rap-begeistert, entdecken ihre Spielzeuge. Rhythmusmaschinen, Breakbeat und den Sound des Vocoders, der, hätte es kein Rap gegeben, auch bestimmt heute nicht so im Hip-Hop wieder zum Einsatz kommen würde. Man Parish hörten wir mit Freeze Force und dem Stück Boogie Down Bronx. Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 1985, New Clues mit Cyborg Dance. Yeah. Das ist der Sound des Vocoders, auch stilübergreifend. Nicht nur die Rap-Welt und die Elektronik-Begeisterten faszinierte, sondern durchaus so manchen Rocker-Begeisterte, zeigt das Beispiel von Neil Young. Ich kann mich erinnern, als er Anfang der 80er Jahre in der Kölner Sporthalle spielte, da hatte er neben seinen bekannten Songs, die er klassisch, akustisch oder mit E-Gitarre zum Besten gab, auch Lieder von seinem damaligen Album Computer Age im Programm. Ein Album, auf dem Neil Young komplette Songs durch den Vocoder sang und dennoch erkannte man klar seine Stimme. In meinen Augen eine Phase des Meisters, die zu seinen kreativsten gehörte. Neil Young jetzt mit dem Stück Computer Age. Thank you. so nervous, he's avoiding all the questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want one more thing, and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. He's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute, before we go much further. Give me a dime, so I can phone my mother. They catch a cab to his high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want one more thing, and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me. They wake at dawn, as all the birds are singing. Two total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, it's misty and it's raining. They guard each other, neither one's complaining. Ha ha, he says I'm sorry, but I'm out of milk and coffee. Never mind, sugar, we can watch the early movie. Do you think I'm sexy? No. Die Coverversion von dem Rod Stewart-Klassiker Do You Think I'm Sexy von British Standard Unit zu finden auf dem Sampler Hybrid Kids. Da war es zu hören, der Vocoder als Stimmeffektmittel, um den Roboter zu simulieren. In dieser Richtung gibt es einige Songs, wie zum Beispiel diesen hier. Ist das Glück, das mich anbietet? Die Sonne scheint und du scheinst auch. Schein wie Geliebte und dann wieder nicht. Und dann wieder. Diese CD heißt nicht umsonst Cabaret Obscur. Das war Moritz R. mit dem Stück Erst ist das Glück. In der experimentellen Musik ist der Vocoder wirklich nicht mehr wegzudenken, aber auch in der Popmusik wird er oft verwendet, um einen Refrain dicker zu machen. Jedenfalls soll er sich mit Hilfe des Vocoders gut abheben vom Rest. Beispiel The Jeremy Days mit History. Heavenly Father, your two worlds are one. Life's for the living in this house of fun. You're laughing alone. Life is for loving when the world goes home. There are people who are worlds apart. There are people who live far from the earth. Thought it was time to go to bed. Father circles there instead. Thank you.

for your life. Das passende Lied zu Ostern, die Killerhasen von Molokko. Und auch hier half der Vocoder, um die Stimme so ein bisschen fremdartig klingen zu lassen. Bis zu den Nachrichten noch ein aktuelles Stück der Münchner Formation FSK, Euro Thrash Girl. Natürlich auch mit dem Sound des Vocoders. In der zweiten Stunde geht's weiter. Bis gleich. I said I'm down to my last. said I send you to college. Now go call your dad. And the waitress that he married, well, she hung up the phone. You know she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, spent it all in one night, buying trinkets and Melkway for a soldier in drag. And I searched the world over for my angel in black. Yeah, I searched the world over.